Dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet, Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn ihre Mutterleibe empfahl.